vorbei ist, den Grill an. Ich esse keine Fleischwurst und auch lieber Kalbschen. Hauptsache kein Gemüse, Fleisch mit Marsch. Napo hat kein Schnitzel, Muso lieber mit Wurst. Nur noch nichts Gesundes, Fleisch mit Marsch. Schmeiß den Grill an, Gemüse ist für Loser. Ich will Fleisch, was willst du? Finger weg von Helmut Kohl. Ich reiß mir ein Kaninchen, eins sind lange Ohren. Die schmecken mir am besten, Fleisch mit Marsch. Und isst du nur Möhren? Ich lass mich nicht bekehren, denn wir sind Barbaren. Fleisch mit Marsch. Schmeiß den Grill an, Gemüse ist für Loser. Ich will Fleisch, was willst du? Finger weg von Helmut.